Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Kontrabanda FM 91.4. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Hier sind wir wieder. Niemandsland meldet sich bei Kontrabanda FM auf 91.4 in Barcelona. Wir senden jetzt wie jeden Samstag direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten Ihnen aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Kontrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 10. Dezember 2016. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Ein sonniger Tag heute hier im Zentrum von Barcelona. kurz nach 10 Uhr vormittags für die einen und morgens für die anderen. Es war eine interessante Woche, es war eine Feiertagswoche. Montag wurde gearbeitet, Dienstag war Feiertag, Dia de la Constitución. Mittwoch war wieder Arbeitstag, Donnerstag war wieder Feiertag, Freitag wieder Arbeitstag und heute ist Samstag und heute ist Niemandslandtag. Und du, du König, Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 17. Teil. Die Schlacht um Madrid. 2. Die Schlacht dauerte 16 Tage. Kurz nach der Feuertaufe der 11. Internationalen Brigade wird die 12. mit dem deutschen Bataillon Thälmann und dem italienischen Bataillon Garibaldi an die Front geworfen. Kommissar der Italiener ist Luigi Longo, zugleich Generalinspekteur aller Internationalen, später Italiens KP-Chef. Er geht selbst mit vor. An meiner Seite liegt Nevicati, mit einem Loch in der Stirn und schon totenstarr. Ich nehme sein Gewehr und schieße, schreibt er später. Die Leute von der 12. Brigade, kaum ausgebildet und ohne Kriegserfahrung, erleiden grauenvolle Verluste. Die Truppe ist am Rande des Zusammenbruchs. Sie liegt seit Tagen im eiskalten Nieselregen, ohne Mäntel, ohne Verpflegung, ohne Schlaf. Longo hierzu. In der Nacht können sich die Sanitäter nicht mehr auf den Beinen halten. Es ist auch der Schmerz, so viele Freunde niedergemäht und entstellt zu sehen. Nicht alle Freiwilligen können damit fertig werden. Am 14. November trifft Verstärkung ein. Durruti, der Anarchistenführer, ist mit 3000 Mann nach Madrid marschiert. Er fordert den gefährlichsten Abschnitt und er bekommt ihn. Am nächsten Morgen greift General Mola mit allen verfügbaren Kräften genau an dieser Stelle an. Die Anarchisten werden überrannt. Abermals dringen die Marokkaner über die Manzanares-Brücke vor und setzen sich im Universitätsviertel fest. Wieder werden die Internationalen in die Einbruchsstelle geworfen. Ein erbarmungsloser Kampf um jedes Haus beginnt. Asturische Bergleute beladen die Fahrstühle der modernen Fakultätsgebäude mit Dynamit und schicken sie mit Zeitzündern in die oberen Stockwerke, wo sich die Marokkaner verschanzt haben. Die Universitätsstadt, der Stolz Spaniens, sinkt in Trümmer. Beide Seiten krallen sich in den Ruinen fest. Jeder Tag kostet Hunderte von Toten. Auch Hans Beimler, ehemals KPD-Reichstagsabgeordneter, Dachau-Flüchtling und nun Kommissar des Bataillons Thälmann, fällt im Gefecht. Gustav Regler, sein Freund und Vorgesetzter, ist in der Stellung, als der Tote auf einer Bahre zurückgebracht wird. Seine Pelzjacke stand offen, in seinem Sweater war nahe der Stelle, wo man das Herz vermutet, ein kleiner Schlitz. Es kam kein Blut aus der Wunde, ich weinte. Werner schnauzte mich an. Da leerte ich dem Toten die Taschen. Er hatte das Weitmesser bei sich, das er dem SS-Mann abgenommen hatte, als er ihn erwürgt hatte. Ich fand einen Zeitungsausschnitt mit der Rede, in der Stalin Spanien Hilfe versprach. Mehr hinterließ er nicht. Ich nahm seine Jacke und zog sie an. Auch das Leben von Buenaventura Durruti endet in den Ruinen der Universitätsstadt. Der große Abenteurer wird in Barcelona wie ein König zu Grabe getragen, aber nie verstummen die Gerüchte, dass ihn eine Kugel der eigenen Leute in den Rücken traf. Unterdessen fliegen deutsche und italienische Bomberstaffeln ununterbrochen Luftangriffe gegen Madrid. Es ist die erste systematische Flächenbombardierung einer Großstadt. Aber Madrid macht auch eine andere Erfahrung zum ersten Mal. Luftangriffe können die Moral der Bevölkerung nicht zerbrechen. Im Gegenteil, sie schweißen zusammen. Der Schweizer Hans Häuser, im Herzen eher auf der anderen Seite der Front, notiert. Aus der ersten Verzweiflung ist in diesen Tagen der Widerstand gewachsen. Aus der Gleichgültigkeit neuer Hass. Das Unglaubliche geschieht. Während Madrid brennt, stabilisiert sich die Front. 10 Taximinuten vom Stadtzentrum entfernt, bleibt Francos Offensive stecken. Die Marokkaner behaupten zwar noch einen kleinen Brückenkopf im Universitätsviertel, aber sie haben nicht mehr die Kraft, die Offensive weiter vorzutragen. Francos Angriff auf die Hauptstadt endet vor den Augen der Welt in einer demütigenden Niederlage. Die von ihm so bezeichneten roten Horden schlecht bewaffneter, kaum ausgebildeter Amateursoldaten haben ein glänzend ausgerüstetes Söldnerheer geschlagen. Franco versucht nie wieder, Madrid frontal zu erobern. Die Stellungen erstarren bis zum Ende des Bürgerkrieges in einem engen Halbkreis um die Hauptstadt. Artilleriefeuer und Luftangriffe gehören nun für die nächsten 2 Jahre zum Alltag der Millionenstadt. Das einst so lebensfrohe und mondäne Madrid verwandelt sich in die gespenstigste Metropole Europas. Cafés und Kinos sind immer noch geöffnet, aber jeder Schritt über die Straße wird zum Lotteriespiel mit dem Tod. An einem ruhigen Tag, schreibt Herbert Matthews, Reporter der New York Times, strömte eine fröhliche Menge aus dem Capitol-Kino auf die Gran Vía. Plötzlich setzte das Artilleriefeuer ein. Die Straße war in Sekundenschnelle leergefegt. Aber nicht schnell genug. Eine Frau und 3 Männer wurden an der Ecke Chinchilla-Straße von einer Granate zerrissen. Ich hatte immer in Büchern von Strömen von Blut gelesen, aber nie geglaubt, dass es so etwas in Wirklichkeit gab. Jetzt sah ich es. Zu dieser Zeit kehrte Ernest Hemingway aus Amerika in die Stadt zurück, die er so liebte. Er lebte im Hotel Florida auf der Gran Vía, berichtet sein russischer Kollege Ilja Ehrenburg. Der Volltreffer einer Sprengbombe hatte das Hotel aufgerissen. Als einziger Bewohner war Hemingway darin geblieben. Er kochte sich Kaffee auf Trockenspiritus, aß Orangen, trank Whisky und schrieb ein Theaterstück über die Liebe. Daneben sammelte er Material für den großen Roman dieses Krieges, Wem die Stunde schlägt. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 17. Teil: Die Schlacht um Madrid. Literaturempfehlungen zum Thema. Ilja Ehrenburg, Menschen, Jahre, Leben, Band 2, München 1965. Ernest Hemingway, The Spanish War, erschienen in London 1938. George Orwell, Homage to Catalonia, Hommage an Katalonien, erschienen ursprünglich 1962, auf Deutsch im Diogenes Verlag. Und schließlich das Buch Deutsche kämpfen in Spanien, herausgegeben von der Legion Condor, Berlin 1939. Deutsche Soldaten machen sich auf den Weg nach Spanien, in Zivil. Es war ja grundsätzlich alles geheim. Und deshalb ist es ja auch bei uns so gewesen, dass wir in Berlin hier umgekleidet wurden. Angenommen, ein englisches Schiff hätte uns gekapert. Wir sind Zivilisten gewesen. Hier ist der Ausweis und so weiter. Nicht wahr? Es musste ja getan sein. Sie hörten eine Niemandsland-Radioproduktion 2016. War es alles wegen Joe? dachte ich, es wäre ein Wanderer. Als er sie endlich küsste im Bistro. Was dümmer macht, was dümmer sagt. Und Promis hier und Promis da. Hat schon manches tapfere Cowgirl schlimm verstört. Und wenn dir einer komisch kommt, sing deine Cowgirl-Song und schnell ihn rückwärts auf sein schon manches tapfere Cowgirl schlimm. Und wenn dir einer komisch kommt, sing ihm deinen Cowgirl-Song und schleif ihn rückwärts aus der Stadt. Und es lief nicht, wie es sollte, vielleicht auch wegen Joe. Er sagte mir mal, er mag sie nicht so groß. Der Krieg gegen die Schwarzen. Was kritische Künstler angesichts der Polizeigewalt in den USA zu tun haben. Von M.I.C. Crenshaw. Mit dem Tod von Trayvon Martin durch George Zimmerman in Florida 2012 begann eine neue Bewegung des Widerstands gegen rassistischen Polizeiterror Gestalt anzunehmen. Black Lives Matter, BLM, entstand im Kontext der aktuellen politischen Unruhen auf globaler Ebene. Man könnte das vielleicht frei mit »Das Leben der Schwarzen ist auch wichtig« übersetzen. In einer Zeit der Zunahme von Sparprogrammen, die Länder auferlegt werden, von Krieg und Krisen und wachsender Militarisierung der Polizei, haben politisch bewusste Leute damit angefangen, eins und eins zusammenzuzählen. Denn es besteht ein Zusammenhang zwischen dem globalen militärisch-industriellen Komplex, der beispiellosen Konzentration des Reichtums in den Händen einiger weniger und der Tatsache, dass Polizisten, die morden, ungestraft bleiben und geschützt werden. Eine Statistik, die besagt, dass in den USA durchschnittlich alle 28 Stunden eine schwarze Person von Polizisten umgebracht wird, macht deutlich, der Krieg gegen die Schwarzen findet gerade jetzt im Moment statt, als Teil eines historischen Kontinuums. Schon oft haben US-Regierung und Bundespolizei die Texte von Hip-Hop-Künstlern für deren Kriminalisierung verwendet. Ice-T, Tupac Shakur, NWA, C-Bo und andere mussten ihr Recht auf freie Meinungsäußerung vor Gericht verteidigen. Musiker kamen aufgrund ihrer Texte ins Gefängnis, mit der Begründung, Gewalt schüren zu wollen. In letzter Zeit gibt es wieder viele Rapper, die ihren Ärger, ihre Wut auf positive Art und Weise in ihre Musik einfließen lassen, indem sie darüber schreiben, was sie direkt am eigenen Leibe erfahren, beobachtet René Lopez, eine Fotografin aus Portland, die Demonstrationen und Protestaktionen dokumentiert und auch kritische Künstler porträtiert. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten und Wochen oppositionelle Künstler wieder vermehrt in den Fokus der staatlichen Repressionsorgane rücken werden. Schließlich sind diejenigen, die mit staatlichem Terror zu kämpfen haben, oft auch die, welche die Wahrheit über diesen Staat zum Ausdruck bringen. Nur weil Black Lives Matter das Ende der staatlich sanktionierten Diskriminierung der Schwarzen fordert, wird die Bewegung als Bedrohung für den Staat wahrgenommen und als terroristische Organisation verunglimpft. Aktivisten werden überwacht, die Medien haben die öffentliche Wahrnehmung so sehr manipuliert, dass die Leute diejenigen, die erschossen werden, mehr fürchten als die Schützen, so Glenn Vaco, Der Rapper aus Los Angeles ist überzeugt, dass Kunst dazu beitragen kann, die Situation der systematisch Unterdrückten zu verbessern. Ich glaube, dass sich die meisten Künstler der Macht, die wir haben, gar nicht bewusst sind, sagt er. Glenn Waco fährt fort. Für mich lauten die Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen: Wie schaffen wir es, die Rolle der Polizei als Beschützer des Privateigentums und des Status quo in einer Welt, in der sich die Masse der Menschen zunehmend in diametralem Gegensatz zur herrschenden Klasse befinden, effektiver darzustellen? Wie nutzen diejenigen von uns, die Kulturschaffende und Künstler sind, ihre Arbeit dazu, kritisches Bewusstsein zu schaffen und den Diskurs zum Thema in einer Art und Weise zu prägen, die die Befreiung der Bevölkerung von staatlichen Repressalien zum Ziel hat, und zwar jenseits der Grenzen von Ethnie und Nationalität? Die Beantwortung dieser Fragen muss allgegenwärtig die Aufgabe von politisch bewusstem kulturellen Aktivismus sein. Die Ausbeutung der Schwarzen als menschliche Ressourcen sowie die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen auf dem afrikanischen Kontinent und in anderen kolonisierten Regionen war die Grundlage dafür, dass sich der Kapitalismus auf der Erde etablieren konnte und mit ihm die Unterwerfung aller arbeitenden Menschen. Wären die Profiteure dieses Modells nicht darauf aus, ihren Reichtum zu erhalten und zu vermehren, würde Polizeigewalt in solchem Ausmaß nicht existieren. Diese Zusammenhänge sollen wir als Künstler aufdecken, mit unseren Worten und unserer Musik. Sie hörten einen Artikel, geschrieben von M.I.C. Crenshaw. M.I.C. Crenshaw ist Spoken Word Künstler, MC und Ex-Frontmann der Hip-Hop-Formation Hungry Mob aus Portland. Er betreibt das Musiklabel Global Femme, das politischen Aktivismus unterstützt. Seine aktuelle Platte Hope and Danger von 2016 leistet eine kritische Analyse von Ethnie, Klasse und Kultur in der modernen Gesellschaft. Der Artikel Der Krieg gegen die Schwarzen stammt aus der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, Ausgabe September-Oktober 2016. Suicide job, but we gon' change the game. So keep the characteristics of an American misfit in a materialistic authoritarian system. As far as human relations, we know the master plan includes self-determination for all Africans. Coming from a deficit on the edge of a precipice, exploited by greed and racial prejudice. Our President Obama, Iraq to Pakistan. I'm marching in Detroit to take back the land. A submerged serpent's coil purges oil. The dispersants further poison the oceans and soil. The merchants of death are certainly loyal. To murder for profit, the whole earth is a boil. So how do we stop this obnoxious nonsense? A meeting, a forum, a concert, a conference. I understand the need to talk and process, but we need action, not just thoughts and concepts. Somebody help me. That's word. This is not healthy. Oh, man. I am not wealthy. What I do, have the power to break the chains. Doing what's right here. Might. Might you have truth. Might get you. They want you to think it's suicide job, but we gon' change the game. Somebody help me. La radio es vida. Niemandsland. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Das Radio ist Leben. Manchmal bin ich auch alleine in der Stadt. Manchmal, wenn Fortuna wieder scheiße war, dann merkt man, das ist eigentlich ganz egal. Ich bin auch nur einer von den Typen, denen sie das Leben verbieten. Zeiten. Guten Morgen, Werner. Wie geht's? Hallo. Guten Morgen. Es geht, wie es halt so geht, am Jahresende. Noch 2 Wochen und dann weihnachtet es wie Sau. Aber gut, worüber wollen wir sprechen heute? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Frage an dich. Warst du einmal Stones-Fan oder bist du Rolling Stones-Fan? Oder immer noch. Hast du die ausgegrenzt aus deinem Wahrnehmungsbereich? Nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Gut, dann. Ich immer noch gern. Kommen wir gleich zum Thema. Es gibt eine neue Stones-Platte. Früher hieß das ein Album, eine Platte. Heute sagt man CD. Dass die überhaupt noch CDs verkaufen. Und es gibt wieder Vinylscheiben. Die Scheibe heißt Blue and Lonesome. Das ist auch interessant. Alte weiße Männer spielen alte schwarze Musik. In Musikerkreisen heißt es, dass das wahrscheinlich das letzte Album der Rolling Stones sei. Man hat ja böse Erfahrungen gemacht mit Leonard Cohen. Er nimmt sein letztes Album auf und 2 Wochen später ist er tot. Oder David Bowie. Er schmeißt ein Album auf den Markt und 2 Tage sogar später stirbt er. Nach Erscheinen seines Albums Blackstar. Nun, seien wir mal optimistisch. Die Rollings werden wahrscheinlich noch mit über 80 sich ins Studio setzen. Auf Rollstühlen. Die gichtverkrümmten Hände von Keith Richards werden nochmal ein bisschen geschmeidig massiert und dann wird er noch ein paar Gitarrenriffs von sich geben. Nun also, die Rolling Stones. Blue and Lonesome heißt ihre Scheibe, die erste seit 11 Jahren übrigens. Und auch dies dürfte ein letztes Album sein. Alle Stücke sind Coverversionen von Blues-Klassikern. Die Musik, die Mick Jagger und Keith Richards hörten und nachspielten, bevor sie eigene Songs schrieben. Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Lied von den Rolling Stones gehört hast, was da in dir vorgegangen ist? So richtig nicht mehr, aber was mir als eine der frühesten Sachen noch im Kopf ist, war Sticky Fingers, I Can't Get No Satisfaction und solche Sachen. Ich werde nie vergessen, das erste Lied von den Stones, das überhaupt zu uns gelang, ich war damals 11 oder so oder 12, das war I Can't Get No Satisfaction und das habe ich im Partykeller beim Geburtstag einer Klassenkameradin gehört und dann war es so, dass wir dieses Lied ungefähr 20 Mal hintereinander aufgelegt haben und haben dann so getanzt, wie man halt zu so einer Musik tanzt. Man schüttelt sich, man versucht, die noch nicht langen Haare, die waren gerade mal ein bisschen über die Ohren, zu werfen, zu zerzausen. Aber der Rhythmus ging schon ganz ordentlich ins Blut. Jedenfalls, es geht um eine Rückkehr zum Anfang, dem der Rolling Stones und dem der Rockmusik. Großartig auf der einen Seite, sagt die Kritik, beängstigend auf der anderen. Womöglich ist es jetzt soweit. Jagger ist 73, Richard 72, Charlie Watts 75 und Ron Wood erst 69. Gut, die so oft als Backcenter verspottet wurden, treten ab mit einer Verneigung vor der Musik ihrer Jugend. Es war die Musik, an der sich Keith Richards und Mick Jagger auf dem Laufsteg der Kleinstadt Dartford bei London erkannten. Jagger war es wohl, der 2 Platten unterm Arm hatte, eine von Chuck Berry und eine von Muddy Waters, Rock'n'Roll und Blues. 2 weiße britische Jungs, die die Musik des schwarzen Amerika liebten und genauso klingen wollten. Und die nun im Alter auf Blue and Lonesome wieder so klingen wollen. Sie spielen Songs wie Commit a Crime von Howlin' Wolf, einen rabiaten Blues mit einer der besten Eröffnungszeilen der Musikgeschichte. I'm gonna leave you, woman, before I commit a crime. You tried so hard to kill me, woman. It just was not my time. Die Zeilen stammen von Howlin' Wolf und die Zeilen muss man ein bisschen interpretieren. In der großen Blues-Dokumentation von Clint Eastwood, Wim Wenders und verschiedenen anderen Regisseuren, herausgegeben von Martin Scorsese, das ist eine Sammlung von, glaube ich, 8 Filmen über den Blues, heißt es an einer Stelle von einem alten Bluesmann, der wird gefragt, warum gibt es so viele schlechte Frauen in den Bluesliedern? Böse Frauen, die den Männern so viel Böses antun. Der Bluesmann meint, wir Schwarzen durften nicht über Politik sprechen. Wir durften nicht über die Bosse auf den Plantagen und in den Fabriken sprechen. Das Bild der Frau oder die Rolle der Frau ist keine Frau in unseren Liedern, sondern es ist der Boss in der Fabrik. Und die Frau ist hier ein Trick, weil hätten wir über den Boss gesagt, ich werde weggehen von dieser Arbeitsstelle, bevor ich dich abknalle. Du hast mich verletzt, du hast mich ausgeplündert, du bist mein Ruin gewesen. Hätte man jeden Schwarzen auf der Stelle gelyncht. Also daher diese vielen bösen Frauen in der Bluesmusik. Also da kann ich nur sagen, nein. Also so geht's ja nun nicht. Also das ist ja eine ganz hauchdünne, fadenscheinige Ausrede. Also das finde ich jetzt nicht korrekt, was der da sagt. Da kann man geteilter Meinung drüber sein. Es gibt viele Stimmen, die sagen, dann hätte man ja auch einen Hund nehmen können und hätte gesagt, Bad Dog, du wolltest mich beißen. Wenn ich länger bei dir bleibe, knall ich dich ab. Die Stones hatten mit Little Red Rooster 1964 bereits eine Nummer 1 Hit in England, ein Howlin' Wolf Klassiker. Auch Led Zeppelin bedienten sich immer wieder bei ihm. Vom heute fast vergessenen Magic Sam, der aus Mississippi nach Chicago gekommen war, wie so viele Schwarze, die zwischen 1910 und 1970 im Zuge der sogenannten Great Migration in den Norden gingen. Dieser Exodus vollzog sich entlang der Eisenbahnlinien. Es ist ein Song, der aus nicht viel mehr als einem Schrei und einem Gitarrenlick besteht. Drama, wilde Frauen und schöner Krach. Genau das, was Jagger und Richards wollten und Millionen Menschen nach ihnen. So, noch ein paar Worte zu dem Album, dann spielen wir mal ein Lied davon. Jagger singt die 12 Songs mit der Virilität des Blues-Schauters und spielt die Mundharmonika. Ja, der Junge mit der Mundharmonika ist da. Der schönste der zahlreichen vergifteten Pfeile, die Richards auf Jagger im Laufe der Jahre abgefeuert hat, war das Kompliment, er halte den Sänger für einen der größten Mundharmonika-Spieler und fände es schön, wenn Jagger ein bisschen mehr so singen würde. Fieses Kompliment. Dass Richards den Blues spielen kann, muss ihm natürlich niemand sagen. Okay, hier sind sie, die Stones, mit ihrem Lied Blue and Lonesome. Hello. Mick Jagger als Bluessänger. Grandios. Sollte diese wie durch eine Blechbüchse gehustete Essenz ihre letzte Platte sein, es wäre wunderbar. Und jetzt ist Weihnachten. Now it's Christmas. Und jetzt ist Weihnachten. Genau, und Mick Jagger ist jetzt 73, 74 oder so, die anderen auch ungefähr in dem Dreh. Und also ist nicht verwunderlich, wenn die Leute sich jetzt sagen, vielleicht hören die bald die Englein singen. Aber jedenfalls, Mick Jagger ist jetzt gerade, vorsichtshalber vielleicht nochmal, gerade eben jetzt erst gestern oder vorgestern nochmal Vater geworden. Also er sorgt schon vor für den Nachwuchs, falls es doch zum Ende geht. Die Rolling Stones, Blue and Lonesome heißt ihre Scheibe, die erste seit 11 Jahren übrigens. Eine Neuvorstellung hier im Niemandsland. Andere Blues-Leute haben ebenfalls neue Alben herausgebracht. Da habe ich hier zum Beispiel das Album von Mr. Eric Clapton vorliegen. Auch der hat nicht faul und nicht auf der faulen Haut liegend einiges wieder hingeworfen. Und zwar mit Songs von unter anderem auch von Bob Dylan zum Beispiel oder G.G. Cale. Und das Album heißt, Moment, ich habe sie vor mir liegen, Eric Clapton, I Still Do. Ich mach's noch. Das werden wir nächste Woche allerdings vorstellen. Dazu ist jetzt kein Raum mehr hier im Niemandsland. Wir haben andere, vielleicht sogar interessantere Themen, die im Moment jetzt nichts mehr mit Kultur und Musik zu tun haben, obwohl ja alles irgendwie zusammenhängt. Es ist viel geschehen in den letzten Tagen. Die Topmeldung heute ist, dass die Koalition aus Russland, Iran und Assad die Oberhand gewonnen hat. In Syrien, sie haben die vom Islamischen Staat besetzte Stadt Aleppo so gut wie zurückerobert und jetzt schickt die USA ganz schnell Soldaten und Truppen und unterstützt wiederum die islamistischen Terrormilizen und Rebellen, die nicht so genannt werden, die werden dann schnell umbenannt, bekommen einen anderen Namen, aber den Triumph wollen sie Moskau nicht gönnen, auf keinen Fall. Das ist die Topmeldung heute Morgen. 200 Soldaten erstmal geschickt und wo die Soldaten erstmal da sind, da sind auch schnell Cruise Missiles und die ganze Militärmaschine der USA präsent. Wir werden also noch Krieg für lange Zeit haben im Nahen Osten. Was hast du heute auf dem Programm, Werner, an politischen Themen? Hat irgendwo mit Weihnachten zu tun. Da jetzt kommt ja diese besinnliche Zeit. 14 Mal werden wir noch wach, heißer. Dann ist Weihnachtstag. In diesem Sinne könnte man überlegen, was uns das Christkind bringt. Und da was zu Europa, Krise, ökonomisch und politisch zum Beispiel. Dann in Deutschland gibt's jetzt, wurde gewählt das Wort des Jahres. Und so, da könnten wir was dazu sagen. Und Spanien habe ich konkret nichts, nur in diesem Kontext. Und was hast du noch? Ja, ich habe alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel für später den Tod von Gisela May, den müssen wir unbedingt kommentieren hier im Niemandsland. Die große alte Dame, die große alte Brecht-Chansonette, ist im Alter von 92 Jahren, letzte Woche schon gestorben. Dann gibt es natürlich jede Menge zu Donald Trump zu sagen, wieder zu seiner neuen Regierungstruppe, die besteht mittlerweile aus einem Karl-Marx-Witz. Karl Marx hatte ja einmal gesagt, die Diebe und Mörder besetzen die Ämter und tragen die Richterrobe. Die schlimmsten Lobbyisten der Ölindustrie werden nun ins Umweltschutzministerium der USA gesetzt. Die schlimmsten Wall Street-Diebe werden als ökonomische Berater ins Amt geholt. Die blutrünstigsten und kriegsgeilsten Militärs werden an die Spitze des Pentagon beordert. Und so geht's immer weiter. Das ist Trumps neue Regierungsmannschaft. Prost Mahlzeit. Da kommt noch einiges auf uns zu. Auf die Menschheit und auf die armen Völker, die jetzt schon zittern können, wenn die USA ihren Bombensegen in die Welt hinausschicken wird. Nach dem Motto, bevor die Russen sich irgendwo ein Stück von Arabien holen, schlagen wir lieber noch einmal drauf und nochmal alles kaputt. Klingt jetzt sehr simpel und sehr vereinfacht und das soll es im Moment auch sein. Also fangen wir mit jetzt Europa an und lassen wir im Moment Syrien außen vor. Was bringt uns das Christkind? Und erstmal ist natürlich, wie es halt der Brauch will, jetzt diese Zeit, wo man sich mit den Kollegen von der Firma zum Weihnachtsessen trifft oder dann mit der Familie und so. Und so ist es mit unseren Staats- und Regierungschefs auch. Das ist ja auch eine große Familie. Und die wollen sich jetzt am nächsten Donnerstag treffen und haben sich das so schön vorgestellt. Sehen wir uns nochmal vor Weihnachten. Ja. Aber es gibt Probleme. Und so ganz locker werden sie das wahrscheinlich nicht wegstecken. Ja. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, da waren ja am letzten Sonntag zwei wichtige Geschichten, eine in Österreich, die andere in Italien. Österreich, da ging es darum, den Bundespräsidenten zu wählen, also nur mehr so eine repräsentative Funktion. Und alle haben aufgeatmet, weil dann der doch vernünftigere Kandidat, sagen wir mal, der von den Grünen, Van Bellen, dann doch eben gewählt wurde mit, weiß nicht mehr wie viel, 54% der Stimmen vielleicht. Und dann waren alle zufrieden, dass nicht dieser rechtsradikale Hofer da gewählt wurde. Aber man darf halt nicht vergessen, 45% der Leute wählen so einen Typen. Also das war die eine Geschichte, aber viel entscheidender, viel wichtiger war die Sache in Italien, wo also Renzi dann sein Referendum verloren hat. Und dann ist jetzt natürlich das eingetreten, was alle befürchtet haben. Ja, jetzt bricht die politische Unsicherheit wieder aus. Und diesmal handelt es sich ja um Italien, nicht etwa um Griechenland. Ja. Also Italien, die drittstärkste Wirtschaftsmacht in Europa, sagen wir mal. Und hat er also verloren mit, weiß nicht mehr, ziemlich deutlich sogar mit 40% und die anderen, die also nicht alles Rechtsradikale sind, wie Berlusconi und die Lega Norte, sondern auch diese Cinque Stelle-Bewegung von dem Grillo, die waren auch dagegen. Und ich meine, das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber als rechtsextrem kann man die nicht bezeichnen. Okay, also nur 40% der Bevölkerung haben quasi für Renzi gestimmt, ja. Und jetzt kommt zu allem Überdruss noch dazu, dass es bei den Banken, also gerade in Italien, wieder losgeht, ja. Da gibt's die Bank Monte dei Paschi di Siena. Das heißt, das ist die älteste Bank, weiß ich, Europas oder von der ganzen Welt und in Italien die drittgrößte. und aber eben auch zugleich die schlechteste Bank des Kontinents, des ganzen europäischen Kontinents. Und da gab es im Juli diese sogenannten Stresstests, ja, und das war das Resultat. Jetzt war natürlich das Entsetzen groß und die Europäische Zentralbank hat dann verlangt, dass die in Frist gesetzt und dass sie bis jetzt, bis Dezember, 5 Milliarden frisches Kapital aufbringen sollen, einsammeln sollen und beraten, unter anderem von der amerikanischen Investmentbank JP Morgan. Und jedenfalls, ich glaube, die Frist läuft morgen ab, Sonntag. Und von den 5 Milliarden haben sie eine Milliarde zusammengesammelt. Ja, das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Und dann haben sie schon vorsorglich beantragt, dass die Frist nochmal rausgeschoben wird bis zum 20. Januar. Und das hat aber jetzt die Europäische Bankenaufsicht gestern auch verweigert, diesen Aufschub. Ne? Und also quasi steht jetzt die Verstaatlichung vor der Tür. Und gestern ist die Aktie von dieser Bank unheimlich abgestürzt, ne? So 14, 15, 16 Prozent. Und dann wurde die einfach ausgesetzt, der Handel. Konnte man diese Aktie nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Ja, und jetzt beginnt eben das große Zittern wieder. Also der italienische Staat hat jetzt schon 4%, nur 4% Beteiligung in dieser Bank. Aber das heißt, dass sie dann vielleicht auf 40% Beteiligung hochgehen müssen, was das mit den logischen Konsequenzen dann für die Bevölkerung eben. Dieser Renzi wollte es ja wissen, unbedingt. Und niemand hat diesen Mann ja gewählt gehabt. Der Mann wurde ja direkt von der Zentralbank und der Kommission, die die Oberaufsicht führt in Europa über die Finanzen, eingesetzt, ins Amt eingesetzt und praktisch als Sachverwalter nach Italien beordert. Was auch interessant ist, das Wort postfaktisch, das hatten wir vor zwei Wochen hier auch schon vorgestellt, in aller Munde war und zum Wort des Jahres gewählt wurde von der Deutschen Gesellschaft für Sprache. Da hat sogar Frau Merkel vorgestern im Parlament, im deutschen Parlament, im Bundestag gesagt: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen. Nicht mehr sprechen über das, was wahr ist, sollte man aber dann ihr selber an den Hut heften, weil diese Leute, die uns im Moment regieren, die berufen sich so gern auf die einzige Wahrheit, die sie vertreten und auf die Alternativlosigkeit ihrer zutiefst ungerechten und brutalen Konzepte gegen die arbeitende Bevölkerung. Und die, ausgerechnet diese Leute, beschimpfen alles, was links und rechts von ihnen ist, als Populisten und lassen alles, was links und rechts von ihnen ist, über ihre Presse als schamlose Populisten verdammen, die keine Ahnung hätten und postfaktisch vorgehen würden und die Leute praktisch mit gefühlten Ängsten verunsicherten, während sie selber ja so tolle Wahrheiten von sich geben, zum Beispiel, dass TTIP gut für die Menschen wäre, dass man Waffen nach Saudi-Arabien liefern müsse, um den Frieden zu wahren, und dass man weitere Kürzungen vornehmen müsse, um den Menschen in den südeuropäischen Ländern zu helfen. Solche Wahrheiten, solche postfaktischen Wahrheiten geben diese Leute von sich und beschimpfen dann alles andere als Lügner und postfaktisch. Das ist sehr interessant, dass dieser Krieg um die Worte, dieser Krieg um die Begriffe im Moment auf höchster Ebene tobt und dass diese Leute sich gerne auf so etwas berufen. Einzige Wahrheit, der Kapitalismus, den sie vertreten, ist die einzige mögliche Ordnung. Ja, also wenn man bei dem, was man als populistisch empfinden soll oder wie das Wort gebraucht wird, ist natürlich erstmal die da oben und wir da unten gegen das Establishment. Und das hat natürlich was, ja, aber das hat ja dein Hip-Hop-Mensch vorher auch angesprochen, ne? Dass diese Sache da eben deutlich auseinanderklafft zwischen der herrschenden Klasse und den, sagen wir, den Unterdrückten. Das Problem ist nur, dass die Unterdrückten, die nicht als herrschende Klasse empfinden, ne? Sondern also nicht bewusst sind dessen, was da wirklich stattfindet, sondern sie empfinden als eben die Politiker, die eben unfähig sind und die aber im Grunde schon das wollen, dass es dem Volk besser geht, aber sie tun das nicht, ne? Und daher alles ablehnen, also dadurch die Möglichkeit aus schon gar nicht mehr denken, dass es auch eine andere Politik geben könnte, ja? Und also darauf bezieht sich eben auch diese Sache da mit diesem postfaktisch, ne? Dass die da unten eben wir hier unten, die große Mehrheit, eben Tatsachen, dass wir bereit sind, Tatsachen einfach zu ignorieren und die Lügen zu akzeptieren. Es geht hier immer darum, eine hässliche und schlechte Realität mit Worten und mit Propaganda zu beschönigen. Und jeder, der kritisiert, wird dann in eine Ecke gestellt. Das sieht man bei manchen Themen sehr klar, zum Beispiel Europapolitik, Parteien und Individuen, die offen gegen die Europapolitik von Merkel und Co. auftreten, die werden in einen Topf geworfen mit diesen fürchterlichen Brexit- und AfD-Leuten. Und da sagt man genau wie die Populisten, er rückt und sie rückt in AfD-Nähe. Wer Merkels fürchterliches Konzept der Migrationspolitik und der Flüchtlingskrisenbewältigung kritisiert, der wird als AfD-nah und rechts hingestellt. Das versucht man gerne zum Beispiel mit Leuten wie Frau Sarah Wagenknecht zu machen, die nun weiß Gott alles andere als rechts ist, sobald die Merkels Konzept nur im Ansatz kritisiert, dieser verfehlten, fürchterlichen Migrationspolitik. Dann wird gleich gesagt, sie will der AfD Konkurrenz machen, sie will im rechten Wählerpotenzial fischen und solche Sachen. Das tönt Tag und Nacht aus den Lautsprechern. Ja, genau, ne? Und wenn man danach fragt und das aufdeckt, diese Lügen, ja, dann verteidigen sich so, ja, das ist eben das, was ich als die Wahrheit empfinde. Und sowas wird man ja wohl noch sagen dürfen, ne? Oder wir leben hier in einer Demokratie, ne? Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Mit solchen Sachen versuchen also die hanebüchensten Geschichten zu rechtfertigen und dreist zu lügen. Aber gut, also das zum Postfaktischen und in Deutschland wohlgemerkt, in Österreich haben sie andere Probleme. Da ist das Jahr, das Wort des Jahres Bundespräsidenten-Stichwahl-Wiederholungsverschiebung. Cumpleaños. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. César. Es ist Samstag, der 10. Dezember 2016. Thema Football Leaks. Das Thema hat eingeschlagen wie eine Bombe, wenn das nicht so makaber klingen würde. Wäre das eine tolle Metapher, aber leider gibt es zu viele echte Bomben, um diese Metapher zu benutzen. Aber es hat trotzdem ganz schönen Wirbel verursacht. WikiLeaks. Vielen Leuten ist der Appetit an Fußball nun endlich vergangen. Nichts ist das, was es scheint. Spieler werden nicht nach Leistung aufgestellt, sondern Spieler werden danach aufgestellt, welche Klausel sie im Vertrag haben und welcher Spielerhändler, welcher Menschenhändler sie besitzt und was da an Kleingedrucktem ist. Es gibt Spieler, die wurden verkauft und die haben als Kleingedrucktes in ihrem Spielervertrag zum Beispiel stehen, wie oft und wann sie spielen sollen. Und das spricht eigentlich jeder Trainerentscheidung hohn. Dann sieht man, dass die Trainer zu Hampelmännern und Sprechpuppen degradiert sind, die dann ihren Kopf in die Kameras halten vor den vielen Werbeschildern von Nike und Coca-Cola und dann einfach vorgestanzte Phrasen von sich geben, während die Spielaufstellung an ganz anderer Stelle gemacht wird, nämlich von den großen Konzernen. Selbst die Spielpläne und selbst die Struktur der großen Turniere wird schon von finanziellen Interessen und von Finanzmärkten bestimmt. Die Football Leagues Enthüllungen haben für große Aufregung gesorgt. Ein Richter aus Spanien will aber nun europaweit diese Veröffentlichungen stoppen. Ja, Sie haben richtig gehört. Es wird Steuerhinterziehung angeprangert, es werden Diebstähle angezeigt und ein spanischer Richter will das nun verhindern. Die Enthüllungen zu Football Leagues durch den Spiegel und 11 weitere europäische Medien schlagen sehr hohe Wellen und verursachen vor allem hier in Spanien Aufregung, wo die größten Steuerbetrüger versammelt sind, die offenbar nicht jedem gefällt. Der Madrider Ermittlungsrichter, ein gewisser Herr Arturo Samariego, hatte zunächst der Zeitung El Mundo, die ist Partner des Spiegel, im Recherchekonsortium EIC massiv gedroht, sollte die Zeitung ihre Veröffentlichungen fortsetzen. Eine entsprechende einstweilige Verfügung wurde der Zeitung mittlerweile zugesandt. Demnach wurde der Chefredakteur von El Mundo sogar mit einer Strafandrohung von 5 Jahren belegt, wenn er der einstweiligen Verfügung nicht nachkomme. El Mundo hat bereits erklärt, dass die Zeitung dennoch weitermachen werde, die Enthüllungen zu veröffentlichen. Mittlerweile will der Richter dieses Verbot sogar auf alle europäischen Länder und alle Publikationen des EIC ausweiten. EIC ist das European Investigative Collaboration Team, das zusammenarbeitet. So hat er auch Antrag auf Rechtshilfe bei deutschen Behörden gestellt, vermeldet El Mundo. Worum geht es bei Football Leaks? Die Enthüllungsplattform Football Leaks, die übrigens von einer Person betrieben wird, von einem gewissen John, der Portugiese sein soll und ein junger, lebenslustiger Vogel sein soll, dem man auch schon eine 500.000 angeboten hat, wenn er die Sache fallen ließe. Dieser Football Leaks sammelt vertrauliche Daten und E-Mails zu den Geldflüssen im Fußball. So deckt sie illegale Zahlungen an Spielerberater und Investoren ebenso auf wie die Versuche, Millionen an der Steuer vorbeizuschmuggeln, dank Offshore-Geschäften. Football Leaks schweigt zu seinen Quellen, hat die Dokumente allerdings dem Spiegel und anderen Medien im Verbund, wie gesagt, gerade der European Investigative Collaboration zur Verfügung gestellt. Mit einem Umfang von 1,9 Terabyte handelt es sich um den bisher größten Datensatz im Sport. Dieser spanische Richter beruft sich nun auf einen vermeintlichen Hackerangriff, dem der frühere Generaldirektor von Real Madrid, ein gewisser Julio Sen, im Frühjahr zum Opfer fiel. Sen, heute Anwalt der Kanzlei Sen Ferrero, behauptet, dass daraus Football Leaks seine Erkenntnisse gewonnen habe. Dem widerspricht El Mundo vehement. Man habe sich bei den Veröffentlichungen auf mehrere Quellen berufen. Der Spiegel und seine Medienpartner, der EIC in Sachen Football Leaks, hatten unter anderem Steuertricks von Realstar Cristiano Ronaldo und dem früheren Real-Trainer José Mourinho enthüllt. Ich sage unter anderem, weil man die Namen gar nicht alle aufzählen kann, die da verwickelt sind. Ein ganz schlimmer Finger ist übrigens auch Mesut Özil, der Deutsch-Türke, der mittlerweile bei Arsenal gelandet ist, aber auch ein paar Jahre in Madrid sein fußballerisches Können den Leuten gezeigt hat und eben finanziell dort auch sein Unwesen getrieben hatte. Ja, und ich glaube, Mourinho auch, ne? Habe ich gerade gesagt. Ah, Mourinho, grade. Ja, genau. Also Özil und Cristiano Ronaldo natürlich. Dann wollen wir natürlich Barca nicht vergessen, aber das ist ja schon länger hochgekocht worden. Ja, die sind ja schon Messi, verurteilt. Messi hat ja Messi 21, und Neymar, 21 Monate Knast schon aufgebrummt gekriegt. Übrigens auch interessant, bei Cristiano Ronaldo geht es ja, ich weiß nicht mehr genau, um 150 Millionen oder so, ja. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Liga, aber interessant ist doch, dass Messi und Neymar zuerst dran kamen, dass man die vor Monaten sich schon oder schon über einem Jahr gegriffen hat, ja. Und aber gegen Ronaldo jetzt erst, und da kommt jetzt raus, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber habe ich hier in der Presse gelesen, dass die Richterin, die die Sache hier in Barcelona vorangetrieben hat gegen Messi und Neymar, dass es eine Ex-Directiva ist von Real Madrid. Ja. Also solche Sachen können da auch eine Rolle spielen. Die spielen ganz bestimmt eine Rolle. Es geht nämlich um die hochpolitisierte Justiz hier in Spanien. Die Richter sind Parteimitglieder und sprechen Recht im Namen der herrschenden Partei, die in Madrid an der Macht ist. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder, wer da angeklagt wird. Zuerst werden natürlich die Spieler von FC Barcelona angeklagt, weil Barcelona ist ja Pfui, das ist der große Rivale erstmal sportlich und natürlich auch der große Rivale politisch durch diese Independentistas, die Separatistenbewegung hier in Katalonien. Die müssen, wo es auch geht, eins aufs Haupt kriegen. Einen wütenden, sehr wütenden Artikel schreibt Klaus Brinkbäumer im Spiegel zum Thema Football Leagues oder die Lüge vom romantischen Fußball. Frisches Geld, mehr Geld. Der Artikel ist wirklich klasse. Der schäumt vor Wut und vor bösartigen Angriffen auf das herrschende Industriefußballsystem, bei dem alle mitmachen. In diesen Wochen stimmen Sportjournalisten ab, wer den goldenen Ball bekommt und der beste Fußballer der Welt sei. Cristiano Ronaldo wird gewinnen, der Champions League-Sieger und Europameister. Ein goldener Ball, sehr passend. Na super und Glückwunsch. Haha. Sport solle edler als das Leben sein, etwas moralisch Reines, das ist die Idee. Der Wettstreit innerhalb der für alle gleichen Spielregeln und am Ende gewinnt der Bessere. So war der Spitzensport nie, so konnte er nicht sein. Athleten sind keine besseren Menschen, oft eher schlechtere, nämlich Egozentriker und gnadenlos, da in manchen Disziplinen nur die Gnadenlosen gewinnen können. Fußball allerdings schien abgekoppelt von der bösen Wirklichkeit. Das Stadion, ein Ort der Sehnsucht, Großes geschieht dort, Mannschaften, die vor und nach dem Spiel Kreise bilden, Millionäre und Masseure Arm in Arm, eine heile Welt von elf und noch viel mehr Freunden. Glück und Leid sind echt, Fußball ist Gefühl in kühlen Zeiten, ist Überraschung im Raster des strukturierten Alltags. Männer sind gerührt, wenn am Hamburger Millerntor Hells Bells erklingen und elf Braun-Weiße einlaufen. Sie erinnern sich an damals, als sie Jungs waren und von ihren Vätern zum ersten Mal ins Stadion mitgenommen wurden, irgendwo in Deutschland. Die Mannschaftsaufstellung von heute, vor 40 Jahren, das können sie noch auswendig aufsagen. Nutzloseres Wissen gab es nie. Darum tut es so weh zu sehen, wie das moderne System Profifußball funktioniert. Dass es so verrottet ist, so ganz und gar verlogen. All die Verträge, Kontoauszüge, Schriftwechsel, die die Presse, unter anderem auch der Spiegel und seine Partner vom Recherchennetzwerk EIC in den vergangenen 7 Monaten einsehen, belegen es. Profifußball ähnelt inzwischen viel eher dem organisierten Verbrechen als irgendeinem Ideal des Sports. Ja, zu dieser Geschichte da, Romantik im Fußball und mit Amateur und sowas, ist da natürlich schon länger nichts mehr. Noch nicht mal Herberger, ja, der zu seinen Fußballspielen gesagt hat, 11 Freunde müsst ihr sein. Ne? Und da sieht man halt, wie der Kapitalismus oder kapitalistische Verhaltensweisen, Konkurrenz insbesondere, wie sich das überall durchsetzt. Also die sind eben keine Fußballclubs mehr, wo man wie früher hinging, weil man Lust hatte, Fußball zu spielen, sondern das sind Firmen, Unternehmen, ja, und da gucken wir uns andere Unternehmen an oder die Banken. Ja, jetzt wird gerade bekannt, dass eine sehr bekannte Firma, Inditex, also von der Marke Zara, der Besitzer Amancio Ortega, dass die noch viel mehr als Cristiano Ronaldo am Fiskus vorbeigeschleust haben, nämlich 585 Millionen. Also das ist völlig normal. Und dann wäre es ja wirklich ein Wunder, wenn das im Fußball nicht so wäre. Ich glaube, man muss das so rum angucken. Eine solche Enthüllung, schreibt Herr Brinkbäumer im Spiegel in der Ausgabe von der letzten Woche, eine solche Enthüllung gab es noch nie. Die Welt des Fußballs erstrahlt nun nicht mehr von außen beleuchtet im Flutlicht, sondern sie ist von innen beleuchtet und seine 11 Partner werden in dieser Ausgabe und in den kommenden Wochen darlegen, was aus dem schönen Spiel geworden ist. Ich habe den langen Artikel, der geht über 20 Seiten, mit Spannung gelesen. Und ich kann nur sagen, danach schlackern einem nur so die Ohren. Eins ist natürlich, was man intuitiv immer wusste und auch immer gesagt hat, mein Gott, das ist nur noch Industrie, das ist nichts mehr. Aber das im Einzelnen belegt zu bekommen, wie schrappig die eigentlich sind, wie viel Gelder die einstecken und wie viel Gelder die an der Steuer vorbeischleusen, das heißt, den Leuten wirklich auch direkt wegnehmen, das ist unfassbar. Spielerberater sind die Paten in dieser Welt. Sie drohen und erpressen, sie handeln mit Menschen. Das einzige Ziel ist Gewinnmaximierung, Moral und Vereinstreue. Selbst ein so erstrebenswerter Gemütszustand wie Zufriedenheit spielen keine Rolle mehr. Der nächste Vertrag muss her. Frisches Geld, mehr Geld, noch mehr Geld, immer mehr Geld, Geld, Geld. Und die Vereine spielen mit, die Profis spielen mit, alle wollen Geld und Briefkastenfirmen haben. Sie tun so, als trügen sie zum Gemeinwohl bei. Manche fördern Steuerhinterziehung und manche Vereine fordern zugleich Steuergelder für neue Stadien. Das heißt, die beklauen den Fiskus und wollen dann noch mehr Geld dafür haben, um neue Stadien zu bauen. Manager und Vorstände wissen, dass sie ihre Fans belügen. Spieler sowieso zahlt keine Steuern. Spieler sowieso ist längst an Verein X verkauft, was öffentlich aber bestritten wird und so weiter und so weiter. Ja, Fußball ist Manchester-Kapitalismus. Unzählige Talente werden verheizt, damit es einer schafft. Zum Beispiel auch rausgekommen, dass die Spieler Verträge haben, wie oft sie spielen müssen und welche Spieler spielen müssen. Es gibt Spieler, die sind besser, müssen aber auf der Bank sitzen bleiben, weil Spieler, die schlechter sind, in ihrer Klausel haben, wie oft sie spielen müssen und, wie vorhin auch gesagt, der Trainer dann nur noch so eine Sprechpuppenkopf vor der Merchandising-Werbewand-Funktion erfüllt. Wie gesagt, in allen Einzelheiten nachzulesen, in El Mundo, in der Spiegel, da geht es zum Beispiel um die Geschäfte des Cristiano Ronaldo. Man glaubt es einfach nicht, was für eine Geldmaschine sich um dieses verwöhnte Bürschlein aufgebaut hat. Das ist nicht zu fassen, wenn man das einfach nur liest, wie viel Geld der pro Minute verdient. Der verdient nämlich pro Minute $4,691. Werner, während wir nur eine Minute hier sprechen, hat der Typ schon $5,000 in der Tasche. Und das Minute auf Minute, Minute auf Minute. Ja, also ich als Rentner, ich habe eine andere Perspektive. Ne? Also in Europa wird, nicht nur in Spanien, wird es jetzt überall Mode, den Rentnern die Zukunft zu rauben. Also Erhöhung der Rente findet schon seit Jahren nicht mehr statt, aber jetzt sprechen sie über Rentenkürzungen, aber nicht, wie gesagt, in ganz Europa. Also da kommt was auf uns zu und Cristiano Ronaldo ist natürlich in einer anderen Situation, aber also man muss mir glauben, ich würde trotzdem nicht mit ihm tauschen wollen, so ein beschissenes Leben zu führen. Ja, wie gesagt, aber das ist ein gefühlt beschissenes Leben für dich. Für ihn ist das natürlich ein gefühlt Superleben, wo er sich ganz klasse vorkommt. Naja, er hatte ja eine schwere Kindheit. Vater Alkoholiker, bei der Großmutter aufgewachsen, soweit ich das mitgekriegt habe. Oder von einem Onkel irgendwie erzogen und verzogen. Nun gut, lassen wir es gut sein. Wir könnten jetzt stundenlang über diese ganze Geschichte berichten, aber kommen wir zu anderen Themen, kommen wir zum Thema Migration. Merkel ist ja zurückgerudert, sie musste auf dem CDU-Parteitag öffentlich bekunden, dass ihre Migrations- und Einwanderungspolitik ein Schlag ins Wasser war und sie musste versprechen, dass sich so etwas wie dieses unkontrollierte Anstürmen von, wie die selber sagten, Riesenflüchtlingsmassen nicht mehr wiederholen werde. Diesen Kotau hat Merkel vor dem CDU-Parteitag gemacht und danach wurde sie mit 95% der Stimmen zur Kanzlerkandidatin und Parteivorsitzenden wiedergewählt. Was dabei rauskommt, ist jetzt in der Form von Auffanglagern in Afrika dargestellt. Die Bundesregierung will nämlich neue Flüchtlingsströme, wie das so schön heißt, über Italien verhindern. Das Bundesinnenministerium will den Weg für Flüchtlinge über die Mittelmeerroute massiv erschweren. Hintergrund ist die Lage in Italien, wo die Aufnahmeeinrichtungen vor dem Kollaps stehen. Allein in diesem Jahr konnten rund 180.000 Menschen aus Afrika über das Mittelmeer die italienische Küste erreichen. Die meisten wollen weiter nach Norden, werden aber bisher von Rom registriert und an der Weiterreise gehindert. Offenbar fürchtet die Bundesregierung im Wahljahr 2017 eine weitere Flüchtlingskrise. Eine weitere Flüchtlingswelle auch, die über den Brenner in Deutschland ankommt. Um das zu verhindern, sollen Flüchtlinge nach Plänen des Innenministeriums gar nicht erst nach Europa gelangen, sondern nach ihrer Rettung aus Seenot direkt ans afrikanische Festland zurückgebracht werden. So könnte in Tunesien ein Auffanglager nahe der libyschen Grenze entstehen, mit der Möglichkeit, dort Asyl in Deutschland oder anderen EU-Ländern zu beantragen. Die Leitung des Camps könnte die UNO übernehmen. Helmut Teichmann, Abteilungsleiter Bundespolizei im Innenministerium, wirbt derzeit bei Kollegen in Italien und der EU-Kommission um Unterstützung für den Plan. Zurzeit engagiert sich die EU bereits mit Hilfsprogrammen in mehreren afrikanischen Durchgangsländern. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Internationale Syrien-Konferenz in Paris. Außenminister von 10 Staaten, die auf der Seite der Rebellen stehen, beraten über die Lage im umkämpften Aleppo. Dort ist die syrische Armee auf dem Vormarsch. EU will Sanktionen gegen Syrien ausweiten. Das kündigte die Außenbeauftragte Mogherini an. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen das Umfeld von Präsident Assad. Die UN-Vollversammlung forderte eine sofortige Waffenruhe für Syrien. Politische Krise in Italien. Präsident Mattarella will schnell entscheiden, wer die Regierungsgeschäfte übernimmt. Dazu trifft er heute Vertreter mehrerer Parteien. Ministerpräsident Renzi war nach der Ablehnung seiner Verfassungsreform zurückgetreten. US-Präsident Obama ordnet Untersuchung von Hackerangriffen an. Während des Präsidentschaftswahlkampfs waren unter anderem E-Mails aus der Parteizentrale der Demokraten öffentlich geworden. Die US-Regierung beschuldigt Russland, hinter den Cyberattacken zu stehen. Zugunglück in Bulgarien. 4 Menschen wurden getötet, mehr als 20 verletzt, als im Nordosten des Landes ein mit Gastanks beladener Zug entgleiste und explodierte. Viele Häuser wurden zerstört. Das Wetter. Im Norden dichte Wolken und zeitweise Regen oder Nieselregen. In der Südhälfte häufig Sonnenschein. Höchstwerte 2 bis 14 Grad. Thema Auslandseinsätze. Erinnern wir uns noch an die Worte des damaligen SPD-Verteidigungs- oder Kriegsministers, der gesagt hat, die Demokratie wird am Hindukusch verteidigt. Wir werden den Menschen dort helfen. Was dabei rausgekommen ist, war einfach nur noch mehr Islamismus, noch mehr Taliban, noch mehr Attentate, noch mehr Anschläge und noch mehr Chaos. Der Angriff auf das deutsche Generalkonsulat im afghanischen Masar-i-Sharif, letzte Woche hatten wir auch darüber kurz berichtet, war wesentlich dramatischer als bisher bekannt. Durch die Wucht der Explosion wurde das Gebäude so sehr zerstört, dass die Attentäter eindringen konnten. Der für solche Fälle vorgesehene Sicherheitsraum im Konsulat bot keinen Schutz, weil die Stahltür durch die Druckwelle der Detonation verzogen war. Die haben also in den Konsulaten einen Schutzraum, einen stahlisolierten Schutzraum, wo die schnell reinrennen. So eine Szene habe ich einmal in Homeland gesehen. Da wird der Präsident von seinen Beratern in einen unterirdischen Schutzraum in Washington gebracht. Nur der Terrorist hat sich da mit reingeschmuggelt. Das wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Es kam zu Feuergefechten im Generalkonsulat. Der stellvertretende Generalkonsul entging dabei nur knapp der Kugel eines Taliban-Kämpfers. Ein Bundespolizist zog ihn unter einen Tisch und eröffnete das Feuer auf den Schützen. Es dauerte eine Stunde, bis NATO-Soldaten aus dem nahen Camp Marmel eintrafen und die Kämpfe beendeten. Bei dem Anschlag vor 3 Wochen wurden 6 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Dann gibt es im Spiegel von dieser Woche wieder einen dieser schönen Sarah Wagenknecht-Artikel, wo diese tolle, lebendige, witzige, charmante und großartige Frau, die der Merkel so klasse die Stirn bietet, nicht nur im Parlament, wo der wieder von vorne und hinten und allen Seiten eins reingewirkt wird. Es geht um, wie auch hier gesagt wird bei Podemos heute, das ist die Topmeldung hier, machtinterne Kämpfe bei Podemos zwischen der Iglesias-Fraktion und den Gemäßigten und so weiter und so weiter. Bei den Linken soll sich etwas Ähnliches abspielen. Im Streit um die Spitzenkandidatur zur Bundeswahl stellt Fraktionschefin Wagenknecht die Machtfrage. Die Genossen grummeln, haben aber keine Alternative. Und dann wird wieder alles ausgepackt, was über Sarah Wagenknecht gesagt wird die letzten Wochen, dass sie Positionen vertritt, die sie in Populismusnähe und AfD-Nähe rückt und so weiter und so weiter. Wir wollen das gar nicht alles ausbreiten, aber diese Frau, an der kann im Moment niemand vorbei, die ist nämlich sehr beliebt. Die Linksfraktionschefin sitzt in ihrem Büro im ersten Stock des Jakob-Kaiser-Hauses. Sie trägt ein rotes Kostüm, den Rücken durchgedrückt und rechnet vor. Jeden Tag schreiben ihr 50 Bürger E-Mails, mindestens in manchen Wochen sogar über 1000. Die allermeisten sind zustimmend. Auch ihre Likes auf Facebook verfolgt Wagenknecht genau. Mehr als 300.000 sind es. Andere Genossen wären froh, wenn sie auf ein Zehntel kämen. Wagenknecht weiß, so prominent wie sie ist niemand in der aktuellen Führungsriege der Linken. Sie sitzt in den Talkshows, sie kriegt die Seele voll, sie ist das bekannteste Gesicht der Linken und ihre lauteste Stimme. Neulich kamen zu einer Lesung aus ihrem Buch Reichtum ohne Gier in die Berliner Urania, Achtung, 850 Besucher. Zu einer Lesung aus einem Buch über Ökonomie, das muss man sich mal reinziehen. Meldungen im heutigen Niemandsland. Es ist noch sehr, sehr viel passiert. Ich habe hier eine Meldung zum Thema Flüchtlinge, die jetzt verstärkt aus der Türkei in Europa eintreffen, in Deutschland. Das sind sehr viele Intellektuelle, zum Beispiel eine Regisseurin, eine kurdische Gewerkschaftlerin oder eine Wissenschaftlerin. Die fühlen sich nämlich in der Türkei nicht mehr sicher und die hoffen jetzt, nach Deutschland kommen zu können. Das ist zum Beispiel Frau Damla Yildirim, die ist am 14. Juli von Istanbul nach Berlin gereist, aber sie ahnte noch nicht, dass sie nicht mehr zurückkehren würde. Die Regisseurin und Aktivistin der linksgerichteten Partei HDP hatte gerade einen Dokumentarfilm über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und dessen Widersacher Fethullah Gülen gedreht und will ein paar Tage Urlaub machen. Doch nach dem Putschversuch am 15. Juli wird ihr Filmteam in der Türkei verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Achtung, Anhänger der Gülen-Bewegung zu sein. Auch die 30-Jährige wird mittlerweile gesucht. Damla Yildirim beantragt in Deutschland Asyl. Das war völlig ungeplant und überstürzt, sagt sie rückblickend. Aus Panik habe ich Asyl beantragt. Yildirim lebt derzeit in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft. Sie ist eine von 4.437 Türkinnen und Türken, die in diesem Jahr Asyl beantragt haben. Mehr als dreimal so viele wie im vergangenen Jahr. Seit dem gescheiterten Putschversuch und den anschließenden Festnahmen in der Türkei ist die Zahl der Asylanträge noch einmal merklich gestiegen. Allein im August beantragten 762 türkische Staatsbürger in Deutschland Asyl, fast so viele wie im gesamten ersten Quartal. Und das, obwohl die Ausreise für Beamte, Oppositionelle und Bürgerrechtler kompliziert geworden ist. vor allem wenn sie per Haftbefehl gesucht werden, wie Sakine Yesen Yilmaz. Monatelang versteckte sich die 39-Jährige, bis sie fliehen konnte. Im April wurde Yesen Yilmaz zu mehr als 3 Jahren Haft verurteilt, weil sie auf einer Jahre zurückliegenden Pressekonferenz auf Kurdisch gesprochen hatte. Propaganda für eine terroristische Organisation, so die Anklage. Yesen Yilmaz ist Türkin und Kurdin und Generalsekretärin der türkischen Lehrergewerkschaft Egitim Sen. Deren Mitglieder wurden zu Tausenden entlassen und zum Teil festgenommen, vor allem im kurdischen Osten des Landes. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Ich habe da einiges zusammengestellt für die Woche, die hinter uns liegt. Da geht es erst einmal um das Thema Energiearmut. Das Rathaus von Barcelona erklärte zu Wochenbeginn in einer Pressemitteilung, dass man die Zahlung der Energiekosten für die Härtefälle, das sind diejenigen Familien, die Anspruch auf Befreiung von den Energiekosten haben, einstellen werde, wenn die Energiekonzerne nicht endlich ihrer Pflicht nachkämen und 50% der Kosten übernehmen. Wie gesagt, es gibt ein Gesetz, danach sind die Energiekonzerne verpflichtet, die Hälfte der Kosten zu übernehmen und die Rathäuser übernehmen die andere Hälfte. Die Energiekonzerne tun das nicht. Drehen den Leuten dann aber den Strom ab. Wir hatten darüber berichtet. Tausende von Toten sind zu beklagen durch diese brutalen Stromkürzungen. Dann gibt es einen Streik. Mit Bergen von Müll werden die Fluggäste auf dem Flughafen El Prat in diesen Tagen konfrontiert. Denn das Reinigungspersonal befindet sich im Streik. Alle 350 Reinigungsfrauen und Männer beteiligten sich geschlossen am Wochenbeginn an dem Ausstand. Die Arbeiter fordern bessere Arbeitsbedingungen und Löhne. Thema PISA-Studie. Laut dem Ranking der PISA-Untersuchung liegt die autonome Region Katalonien über dem Durchschnitt Spaniens, was die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Fächern betrifft. Thema Tourismus-Horror. Das Rathaus von Barcelona hat Strafgeldbescheide zwischen 30.000 und 600.000 Euro an 13 Studentenwohnheime verschickt, die illegal an Touristen, die keine Studenten sind, Zimmer vermieten. Von diesen 13 Illegalen befinden sich 4 im Bezirk Ciudad Bella. Bis Ende Oktober verfügte das Rathaus 709 Schließungen von illegalen Tourismuswohnungen und eröffnete Verfahren gegen 2950 weitere illegale Absteigen. Dies erfolgt aufgrund eines Bündels von Sofortmaßnahmen, um die Einwohner vor der Tourismusflut zu schützen. Separatismus. 350 Rathäuser öffneten am vergangenen Dienstag, dem 6. Dezember, dem Tag der spanischen Verfassung, Día de la Constitución, einem Feiertag also hier in ganz Spanien. Es handelte sich hier um von den Separatistenparteien CUP, ERC, PDeCAT und Democrats de Catalunya dominierten Rathäusern. In Barcelona demonstrierten am gleichen Tag ca. 400 Personen für den Erhalt und die Respektierung der Verfassung, in diesem Falle natürlich die Konstitutionalistenparteien der klassischen spanischen Rechten, also PP und dann auch Ciudadans. Im Rathaus von Barcelona, unter Kontrolle der Partei Barcelona en Comú, Barcelona gemeinsam, der Bürgermeisterin Ada Colau, wurde offiziell nicht gearbeitet und der Feiertag wurde respektiert. Thema Fußball. Willkommen in Katalonien stand auf einem riesigen Transparent, das von separatistischen Barca-Fans beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im Stadion am vergangenen Dienstag aufgespannt wurde. Dazu gab es das übliche Fahnenmeer aus Estelada-Flaggen. Das sind die Unabhängigkeitsflaggen. Die haben die katalanische Landesfahne und dann in einem blauen Feld den weißen Stern im Dreieck. Thema Bürgermeisterin, Thema Ada Colau. Die Zeitschrift Politico.eu führt in ihrem Ranking der einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres in Europa die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, auf den obersten Plätzen. The 28 people who are shaping and steering Europe heißt die Liste. Ada Colau liegt darin auf Rang 5. Die Zukunft Spaniens, so heißt es sogar, könnte auf ihren Schultern liegen, dies aufgrund ihrer machtvollen Stimme im Panorama der Separatistenbewegung in Katalonien. Von ihr soll es abhängen, wie der Separatismus sich in Katalonien weiterentwickeln wird. Die Zeitschrift erinnert auch an die Vergangenheit von Ada Colau als Menschenrechtsaktivistin, die den Kampf von ganz unten gegen die Macht der Banken und ihrer Hypothekenfallen geführt hat. Auf einem Fragebogen der Zeitschrift gab Ada Colau, die übrigens Philosophie studiert hat, an, dass ihre Lieblingsphilosophin Hannah Arendt ist, wegen ihrer Ideen über die Ursachen des Totalitarismus. Sind Maschinen, sehen Stellen, Schweiß will. Schnitte, Rettkiss, wahre Arbeit, Schmerz und Teil, wahre Lohn. Ein Thema, das die Öffentlichkeit bewegt in Deutschland, ist die Ermordung und Vergewaltigung einer jungen Frau durch einen 17-jährigen Afghanen in Freiburg. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hat die junge Medizinstudentin ermordet und vergewaltigt. Die Wellen kochen hoch, es gibt die üblichen Statements von den üblichen Seiten. Man kennt sie schon auswendig, jetzt nicht alle Verdächtigen. Auf der anderen Seite schärfere Maßnahmen, Kontrollen. Wir können die nicht mehr so frei rumlaufen lassen und so weiter und so weiter. Die Bundesregierung muss natürlich ihre Flüchtlingspolitik verteidigen. Die steht unter großem Druck. Es sind nicht einzelne isolierte Fälle, die da passieren, sondern es gibt massenhaft sexuelle Übergriffe auf Frauen und Mädchen in Deutschland, seit die Migrationswelle, wie man das nennen kann, in Deutschland angekommen ist. Und dagegen gibt es Proteste, die dann natürlich von denen, die es verkackt haben, in die rechte Ecke gestellt werden. So kompliziert und verklemmt ist die Situation in Deutschland mittlerweile. Sigmar Gabriel zum Beispiel gehört zu den Migrationsbefürwortern der Merkel-Regierung und er sagt natürlich, so bitter es ist, solche abscheulichen Morde gab es und gibt es schon, bevor der erste Flüchtling hier angekommen ist. Die ersten Reaktionen sind natürlich direkt: Wir müssen die Flüchtlinge schützen. Wir müssen aufpassen, dass jetzt keine Stimmung gegen sie gemacht wird. Seltsamerweise fehlen diesen Leuten aber sehr oft mitfühlende Worte gegen die Frauen, die ermordet oder vergewaltigt wurden. Das ist eine interessante Tatsache, die man in der Presse und in den politischen Statements immer wieder findet. Von der anderen Seite gibt es dann natürlich umgekehrt Statements, wo die Leute sagen, es sind zu viele gekommen. Sie haben ein Frauenbild, das wir hier im freien Westen nicht wollen und nicht brauchen. Und so wird von beiden Seiten aufeinander eingeschlagen und der Mord an diesen Mädchen wird politisiert und auf den Leichen dieser Mädchen wird die Flüchtlingspolitik der Regierung und ihrer Gegner ausgetragen. Eine hässliche Situation, eine fürchterliche Situation. CDU-Vizechefin Julia Klöckner zum Beispiel rief dazu auf, Flüchtlinge nicht unter Generalverdacht zu stellen. Solche Grausamkeiten werden leider von In- wie Ausländern begangen. Das ist leider kein neues Phänomen, sagte sie der Bild-Zeitung. Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Beispiel, Wolfgang Huber, mahnte, eine pauschale Verdächtigung von Menschengruppen helfe nicht weiter. Wachsamkeit und konsequente Aufklärung seien dagegen die richtige Antwort auf den Mord von Freiburg. Andere Töne kommen zum Beispiel vom Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Der warf der Politik vor, Polizei und Justiz angesichts der vielen Zuwanderer nicht ausreichend ausgestattet zu haben. Dieses und viele andere Opfer würde es nicht geben, wäre unser Land auf die Gefahren vorbereitet gewesen, die mit massenhafter Zuwanderung immer verbunden sind. Das sagte Wendt. Polizei und Justiz würden seit Jahren kaputt gespart. Die 19-jährige Studentin war Mitte Oktober vergewaltigt worden. Ihre Leiche wurde im Fluss Dreisam gefunden. Die Medizinstudentin war mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg von einer Uniparty gewesen, als sie Opfer des Verbrechens wurde. Der Mordverdächtige war im Frühjahr 2015 nach Deutschland eingereist und lebte danach als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling bei einer Pflegefamilie. Nach seiner Festnahme am Freitag äußerte sich der Jugendliche den Ermittlern zufolge bislang nicht. Auch gäbe es bisher keinen Hinweis darauf, dass sich der Flüchtling und das Opfer kannten, sagte eine Polizeisprecherin. Ein großes Problem stellen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die UMFs, mittlerweile dar. Es ist nämlich eine riesige Masse. Es sind 64.000 junge Flüchtlinge, die werden laut Zahlen vom Spätsommer 2016 in Deutschland betreut. Davon sind 51.000 minderjährig, 13.000 sind junge Erwachsene. Sie wohnen in Heimen, Wohngruppen, kommen in Pflegefamilien unter oder wohnen allein. Sie werden ebenso intensiv betreut wie schwer erziehbare deutsche Jugendliche und verursachen Kosten von durchschnittlich 60.000 Euro pro Jahr. Viele haben keinen festen Aufenthaltsstatus, sondern leben mit einer Duldung in Deutschland. Zu Abschiebungen von Minderjährigen kommt es fast nie. Im Jahr 2015 waren so viele alleinreisende junge Flüchtlinge wie nie zuvor nach Deutschland gekommen. Die Jugendämter nahmen in dem Jahr 42.300 neu eingewanderte Kinder und Jugendliche in ihre Obhut, die ohne Eltern ins Land gelangt waren. Das waren 263% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt aufführt. Ja, zu dieser Geschichte da. Ich war diese Woche, nicht diese Woche, im Sommer, diesen letzten Sommer in Freiburg und habe das so ein bisschen verfolgt. Und das Interessante sind natürlich diese Reaktionen, die du schon angesprochen hast, also Merkel und Gabriel noch relativ vernünftig, dann bei anderen Teilen der CDU und auch CSU natürlich und AfD und Pegida und diese Leute geht es natürlich genau andersrum, ne? Und jetzt kann man vielleicht sagen, diese Reaktion Deutschland, wie haben die jetzt da reagiert, wie gehen die damit um, ist vielleicht sogar innerhalb von Europa noch relativ harmlos. Also so vielleicht innerhalb von Deutschland ist hat Freiburg die Bevölkerung und die Presse und der Bürgermeister relativ gut reagiert. Ne? Nur jetzt muss man natürlich sehen, was noch passiert bis zu den Wahlen. Es sind ja Wahlen jetzt im, weiß nicht wann, im Herbst wahrscheinlich, nächstes Jahr in Deutschland. Vorher noch in Frankreich, ja, wo im Grunde genau die gleiche Geschichte auch passiert, nur hat eben dort in Frankreich die Front National von der Le Pen gute Chancen gewählt zu werden, ja, um die Mehrheit bei der Wahl zu kriegen. In Deutschland steht es vielleicht nicht zu erwarten, dass die AfD die CDU überholt, aber die Tendenz wird vermutlich weitergehen. Holland steht an als Wahl. Nächstes Jahr auch, wo dieser Wilders, dieser xenophobe Typ, gute Chancen hat, gewählt zu werden. Ja, und Italien, möglicherweise jetzt auch wieder, nachdem Renzi abgetreten ist, diese empörten Bewegung von Beppe Grillo, die drängen sehr darauf, dass jetzt so bald wie möglich Neuwahlen stattfinden. In England hatten wir schon den Brexit, ja. Und wenn man alles da so zusammennimmt, da tut sich doch so ein ganz komisches Gefühl bei einem herstellen, also bei mir wenigstens. Ne? Und mit dieser Bankenkrise, wo also jetzt nicht nur diese eine Bank betroffen ist, sondern praktisch alle Banken in Italien, die haben faule Kredite, alles zusammen 360 Milliarden Euro. Ja? Und man hat so das Gefühl, mit der Politik der Europäischen Zentralbank von Mario Draghi, ne, der hat jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt, wir werden ab April 20 Milliarden weniger Wertpapiere kaufen, also Staatspapiere und andere, wo sie seither jeden Monat 80 Milliarden reinpumpen in Geldumlauf und ab April dann nur noch 60 Milliarden. Ja. Aber vielleicht verstehen dann die Finanzmärkte das falsch, ja, und denken, die große Geldschwemme ist bald wieder vorbei. Ne. Deshalb tut er dann vorsichtshalber gleich dazu sagen, also das geht jetzt erstmal bis Ende 2017, bis dahin werden es dann 2,3 Billionen sein, die da reingepumpt wurden. Und also es ist super klar, dass sich die nächste Krise schon aufbaut. Diesmal wird es eine Finanzkrise sein in erster Linie. Die Blase bläht sich auf und wenn das jetzt auch noch dazu kommt, zu diesen ganzen Immigrationsgeschichten in den einzelnen Ländern, also dann wird's bunt nächstes Jahr. Ja, und die Leute haben das Gefühl, der Staat und die Polizei und die Behörden schützen sie weder vor Finanzkrisen noch vor sexuellen Übergriffen und das ist wie bekannt ein klassisches Fischfeld der Rechten. Meine Damen und Herren, hiermit beenden wir offiziell die Katastrophen im heutigen Niemandsland. Winter im Niemandsland. Haben wir ja noch genügend dabei. Und Zigarren nehmen wir, Henry Clay. Und die Mädels sind wir ja auch schon über. Na, da sind wir eben jetzt so frei. Na, da sind wir eben jetzt so frei. Denn andere Zigarren, die rauchen wir nicht. Und weiter wie Birma reicht dem Kasten der Rauch nicht. Und einen lieben Gott, den brauchen wir nicht. Und einen Anstand, den brauchen wir auch nicht. Na also, goodbye, und das segelt so hin. Und das kommt auch mal an. Und dein lieber Gott lässt sich nicht blicken. Und dem lieben Gott, dem liegt vielleicht doch gar nichts daran. Und wenn, dann muss er sich reinschicken. Na also, goodbye, mit Mensch bei mir nicht. Und na wat denn, mein Sohn? Und fehlt's wo, dann lass mich's nur wissen. Und ne feinere Regung nicht um ne Million. Da wird eben auch alles gepfiffen. Ja, das Meer ist blau, so blau. Und das geht alles einen Gang. Im Alter von 92 Jahren ist am Freitag vergangener Woche die Schauspielerin und Sängerin Gisela May gestorben. May übrigens mit M-A-Y. Ja, das... Wie Karl May. 1951 von Wolfgang Langhoff ans Deutsche Theater geholt, entwickelte sie sich seit 1960 zu einer der letzten großen Diseusen des literarischen Kabaretts. Sie sang Texte von Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Erika Mann, Melodien von Friedrich Holländer, Paul Dessau und ihrem Entdecker Hans Eisler. Die Komponisten Henry Kirchhill und Manfred Schmitz schrieben ihr neue Lieder auf den Leib. Hallo, da könnten wir zum Beispiel mal ins Kino gehen. Das kostet Geld, das hat doch kein Gewicht. Tja, graue Haare wachsen lassen wir uns nicht. Leute wie wir, die müssen sich auch mal amüsieren, denn für sie, da gibt es keine Pflicht. Denn für sie, da gibt es keine Pflicht. Zigarren unter 5 Cent, die rauchen sie nicht, und Schwarzbrot verträgt doch ihr Bauch nicht. Und fürs andere sorgen, das brauchen sie nicht, und mal in sich gehen, brauchen die auch nicht. Das hat kein Gewicht und das lebt so dahin und das stellt so was an. Und ein lieber Gott lässt sich nicht blicken. Und dem lieben Gott, dem liegt vielleicht doch gar nichts daran. Und wenn, dann muss er sich drein schicken. Tja, warum denn nicht? Mit Mensch bei mir nicht. Und na was denn, mein Sohn? Und fehlt's wo, dann lass mich's mal wissen. Untrennbar ist der Name Gisela May mit Bertolt Brecht verbunden. Sie galt seit den 60er Jahren weltweit als die größte Brecht-Interpretin, sang in Sydney und Moskau, Mailand und New York und zwischendurch auch in Bad Doberan oder Oberwiesenthal. Als sie 1965 auf Antikriegsveranstaltungen in Hamburg und West-Berlin vor studentischem Publikum gemeinsam mit Wolfgang Neuss, Erich Kubi und anderen Texte von Brecht, Kästner und Tucholsky vortrug, inszenierte die Springer-Presse eine Hetzkampagne. Letztlich blieb das folgenlos. Die Studentenbewegung erstarkte und die May sang zur Eröffnung der Olympischen Spiele in München 1972. Meer ist blau, so blau. Gisela May blieb der DDR treu, auch in schwierigen Zeiten, weil sie erkannt hatte, dass hier trotz aller Unzulänglichkeiten eine neue Gesellschaft der Solidarität aufgebaut werden sollte. Wer das neue Deutschland aufmerksam las, dem fiel auf, dass sie im November 1976 nicht zu denen zählte, die Wolf Biermanns Rauswurf gut hießen. Ebenso wenig war aus dem Westfernsehen zu erfahren, dass sie dagegen protestiert hätte. Allerhand! Mensch, das verschlingt uns ja die ganze Firma! Ja, da sind wir jetzt klar da am Rand. Ja, da sind wir... Gisela May fand Wege, mitten im ZK intern Luft zu machen. Damals lebte sie noch mit dem DDR-Kritiker Wolfgang Harich zusammen. Ihn hatte sie nach seiner Haft bei ihrer Nachbarin Elisabeth Hauptmann, einer der großen Brecht-Mitarbeiterinnen, kennengelernt. Da war gerade ihre Ehe mit Georg Honigmann in die Brüche gegangen. Den 20 Jahre älteren antifaschistischen Journalisten hatte sie Mitte der 50er Jahre geheiratet. Er leitete damals das Stacheltier, eine satirische Kurzfilmreihe der DEFA. Das nicht schwimmt, nur ein Strand, der nicht winkt. Na, da muss ein jeder sich dreinschicken. Na, also, goodbye. Da hört man auf einmal keine großen Reden mehr. Und da sind sie auf einmal alle ganz klein. Nach einer kleinen Rolle bei Wolfgang Staudte erwarb sich die May hier erste Meriten als heiter-ironische Filmdarstellerin. Die Bühne zog sie immer vor. Der direkte Kontakt mit dem Publikum inspirierte sie mehr als das tote Kameraobjektiv. Trotzdem hatte sie Film- und vor allem TV-Erfolge, spielte in ungarischen, französischen und griechischen Produktionen. Im Adlershofer Fernsehen war sie beispielsweise Jenny Marx und Bruno Apitz Esther. Sie spielte die vermeintliche Mörderin Vera Brühne, glänzte in sowjetischer Dramatik und US-amerikanischem Boulevard. Ihre Stärken als Brecht-Interpretin kamen am Bildschirm nur in Gesangsauftritten zur Geltung. Am Berliner Ensemble begann sie 1962 mit der Seeräuber Jenny in Erich Engels Inszenierung der Dreigroschenoper. Später überzeugte sie auch als Celia Peachum. Die May brillierte am BE, am Brecht-Ensemble in Die Tage der Kommune als Madame Cabet und als Wirtin in Schweig im Zweiten Weltkrieg. Aber ihre bedeutendste Leistung war zweifellos die Mutter Courage. Es war nicht einfach für sie, sich die Glanzrolle der großen Helene Weigel anzueignen. Sie fand jedoch ihren eigenen Stil, weniger mütterlich, geschäftstüchtig mit einem Schuss Erotik. Als sie in dieser Rolle in der 13. Spielzeit gefeiert wurde, kam der Rausschmiss. Kühl erklärten 1992 die neuen Herren am Brecht-Ensemble, für die Mai bestehe keine Verwendung mehr. Da kam nämlich der Kapitalismus in den Osten und da brauchte man Leute wie die Gisela Mai nicht, die doch für viele Westler- und Kapitalistenfreunde immer noch so etwas Anrüchiges, DDR-haftes an sich hatte. Aber wenn Sie da hereingekommen wären, ich weiß ja nicht, ob Ihnen sowas gerade gefällt. Ach, brenn die Lachen waren, wo man saß. Auf dem Tanzboden wuchs das Gras. Und der rote Mond schien durch das Dach. Eine Musik gab's da, man konnte sich beschweren für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, wo noch die Liebe lohnt. Alter Bilbao-Mond aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Also, wie alt ist er geworden? 92, ja, ne? Ja. Hast du gesagt. Und so geht's halt, ne? Gisela Mai weg, wer aber, wen wir jetzt aber haben in Großbritannien, ist dann Theresa May. aber es ist natürlich dann eine ganz andere Qualität. Na gut, aber zu dieser Geschichte, dass die Springer-Presse da Hetzkampagnen gegen sie gemacht hat. Ja. War ja eine Ehrung damals, ne? Ja, aber das war damals und ist heute immer noch so. Also irgendwelche kritischen linken Sänger, Künstler generell, die werden halt immer angeschossen. Ne? Jetzt hatten wir hier den Fall von einem Filmdirektor, Fernando Trueba, ne, sehr bekannter Filmdirektor hier in Spanien, der hat dann den Goya-Preis bekommen, aber genauso wie Hollywood verdächtig ist für Donald Trump, sind Filmschaffende hier in Spanien verdächtig für die Rechte, ja. Und dann haben sie also in seiner Vergangenheit rumgegraben und haben dann festgestellt, dass er, glaube ich, vor 4 Jahren schon irgendwann mal gesagt hat, er hat sich nie als Spanier gefühlt, ja. Und sowas zu sagen, das ist also das Allerniederträchtigste, was man überhaupt sagen kann. Ein Vaterlandsverräter, ein Hochverräter, ne? Und der soll jetzt ausgezeichnet werden. Ja, nichts Neues. Ob Ihnen sowas grad gefällt, doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Die Mai hatte übrigens Gastspielangebote aus ganz Europa. Sie spielte auch am Renaissance-Theater Berlin und intensivierte ihre Arbeit mit dem Nachwuchs. Klaus Peimann holte die Mai mit einem Kurt-Weill-Programm ans Berlin-Ensemble zurück. Das Fernsehen behandelte sie eher stiefmütterlich als Mutti, der Heldin in der parodistischen Krimiserie Adelheid und ihre Mörder. Die lief zwischen 1993 und 2007, blieb sie künstlerisch unterfordert, wurde aber deutschlandweit populär. Achtung, im Tatort spielte sie einmal eine markante Nebenrolle und wurde weder im Vor- noch im Nachspann genannt. Kein Gras. Interessant. In der DDR schrieb sie auch, und zwar in der Weltbühne, regelmäßig journalistische Aufsätze. Für sein Geld. Joe, mach die Musik. Nun schrieb sie ihre Erinnerungen auf, schrieb über ihre Eltern, Ferdinand und Käthe Mai, beide Künstler, die die spätere Einheitspartei in ihrer Ehe vorwegnahmen. Ferdinand war Sozialdemokrat, Käthe Kommunistin. Alter Bilbao. Interessante Eltern. Die beiden brachten der Tochter in der Nazizeit heimlich von Schallplatte erste Brecht-Lieder bei. Mai schrieb über den von ihr bewunderten Bruder, der mit 20 Jahren im Krieg gefallen, und über ihre ersten großen Liebe, die in der Nazihaft umgekommen war. Diese Erlebnisse prägten sie für ihr ganzes Leben und machten ihren künstlerischen Ausdruck in seiner Parteilichkeit glaubwürdig. Was grad gefällt, doch lebe wohl, Gisela Mai. War das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Also Kurt Weill dessen Songs habe ich zunächst durch die Schallplatte kennengelernt. Die Drei-Groschen-Oper wurde ja die erste Aufführung, Premiere 1928, wurde damals als Schallplatte aufgenommen und fünf Jahre später, als dann die Nazis an die Macht kamen, gehörte sie ja dann zu der sogenannten entarteten Musik und auch diese Schallplatte war verboten, dass man sie besaß. Wir durften sie also nur ganz leise hören, aber ich als junges Mädchen, für mich waren die Songs so, als wenn sie Schlager sind. Ich habe sie also vor mich hingetrellert, den Mackie Messer-Song und der Haifisch. Die letzten Minuten im heutigen Niemandsland. Wir müssen uns verabschieden, aber vielleicht noch ein kleiner Kinotipp. Hast du was auf dem Programm? Nein. Nichts? Null. Oh. Keinen einzigen Film, also kein Gratisfilm. Vielleicht müssen wir doch wieder mal ins Kino gehen und die 8 Euro oder 9 Euro abdrücken. Ich war im Kino, ich habe einen interessanten Film gesehen, vielleicht kann ich darüber nächste Woche sprechen, einen argentinischen Film, El Ciudadano Ilustre. Da bleibt einem das Lachen auf dem Halse stecken, ein bitterböser schwarzer Humor. Die Geschichte geht so, ein argentinischer Schriftsteller, so Anfang 60, bekommt den Nobelpreis für Literatur. Er war 40 Jahre lang nicht mehr in seiner Heimat gewesen und reist nun auf Drängen seines früheren Dorfbürgermeisters in ein kleines Kaff irgendwo im Norden von Argentinien, wo er die Ehrenbürgerurkunde überreicht bekommen soll. Der Film ist sehr argentinisch, sehr interessant und wie gesagt, man kann lachen, aber dann bleibt einem das Lachen auch sehr auf dem Halse stecken. Tolle Komödie, toller schwarzer Humor. Vielleicht kann man da nächste Woche drüber berichten. Noch etwas, übrigens für Kunstfans, nicht vergessen, die Thyssen-Ausstellung hier in der Kascha Forum läuft noch bis Anfang nächsten Jahres. Da kann man 63 Gemälde der Genies, der Malergenies der Menschheit bestaunen. Die sind zum ersten Mal in Barcelona zu sehen. Da gibt es Rubens, Picassos, Georgia O'Keeffe, Paul Klee, Max Ernst. Die Bilder sind in 6 oder 7 Themengruppen eingeteilt und man kann wirklich mit der Nase dran stoßen. Die Bilder sind nah. Ich stand vor einem Rubens, der ist wahrscheinlich die 20 Millionen Euro wert. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Für Kunstfans also im Kascha Forum, das ist hier übrigens an der Plaza España, wo es raufgeht zu Montjuic. Kann ich sehr empfehlen, diese Ausstellung. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Tschüss, Werner, alles Gute. Tschüss, Gisela May ist tot, 92. Wer noch lebt, mit 100 Jahren ist Kirk Douglas. Der ist jetzt gerade 100 geworden. Und du hast ja vorher öfter aus dem Spiegel zitiert, also ich schließe daraus, dass du noch in den Spiegel guckst, aber Kirk Douglas sagt, ich schaue nicht mehr in den Spiegel. Ich mag den Kerl dort nicht. Ja, also wenn der noch lebt mit seinen 100 Jahren, dann haben wir vielleicht auch noch ein paar Jährchen vor uns. Aber mindestens bis nächsten Samstag. Tschüss. Tschüss Werner. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Sie informiert, erschreckt, belustigt, unterhalten und hat Ihnen vielleicht auch hier und da neue Gedanken näher gebracht. Dann wären wir froh. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Agur, gracias, Dankeschön. Werden Sie glücklich. Tschüss. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Ich war jung, Gott, erst 16 Jahre, du kamest von Birma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so wahr ich hier steh. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nichts zu tun mit der See.